Es gibt nur eine Oma, eine Oma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Oma, eine Oma, Bruder und Schwester, ihr müsst begreifen. Nur eine Oma, eine Oma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Oma, eine Oma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليبقى شوية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie ihr wisst, befinden wir uns in den islamischen Monat. Welchen Monat befinden wir uns? Dhul-Qa'da. Dhul-Qa'da. Und dieser Monat ist der Monat vor dem Monat Dhul-Hijjah. Und was ist in Dhul-Hijjah? Was für ein großes Ereignis ist passiert in Dhul-Hijjah? Hajj, genau. Die Pilgerfahrt oder die Pilgerreise. Und weil es ja nur noch ein paar Wochen sind bis zu diesem großen Ereignis, habe ich mir gedacht, dass wir inshallah ta'ala über dieses Thema sprechen und dass wir inshallah ta'ala die Geschichte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, von der Reise unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Hajj heute nehmen werden, inshallah ta'ala. Diese Geschichte nehmen und davon Lehren ziehen, um zu sehen, wie war der Hajj von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wir wissen, einer der Voraussetzungen der Ibadah, dass der Ibadah akzeptiert wird, hat zwei Voraussetzungen. Die erste ist welche? Tfadda. Nee, die erste Grundregel für Akzeptieren von Ibadah. Aufrichtigkeit. Sag mal, Ikhlas. Nia. Aufrichtigkeit. Die zweite? Al-Mutaba'a. Jazakallahu khairan. Al-Mutaba'a. Was bedeutet Al-Mutaba'a? Was bedeutet Mutaba'a? Solche Begriffe haben wir schon öfters eigentlich genommen. Mutaba'a bedeutet folgen. Wem? Unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, unseren Lehrer, unseren Vorbild, der Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat uns diese Ibadat vorgemacht und vorgelebt. Und deswegen ist der einzige richtige Weg, dass diese Ibadat und dieser Gottesdienst akzeptiert wird und angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, basiert auf diese zwei Sachen. Und diese ist Niyya und die zweite ist Al-Mutaba'a. Und das ist auch ein Schart von Muhammadur Rasulullah. Wir haben das schon mal genommen. Glaubensbekenntnis basiert ja auf zwei. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Was bedeutet Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Anbetungswürdig ist außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedeutet, dass keiner gefolgt wird außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und weil vor allem auch, wir haben heutzutage ein großes Problem mit falschen Verständnissen. Und vor allem mit falschen Verständnissen in der Religion. So ist es auch bei der Hajj. Bei der Hajj ist weit und breit in der islamischen Welt, egal wo du hinschaust, ob es jetzt in der Türkei, in Bosnien oder in Marokko ist oder in Arabien ist, ist immer dieser, über diese große Ibadah, große Gottesdienst, ist eine Sache immer verbreitet, und zwar, dass diese Ibadah als allerletztes kommt. Ja, diese Ibadah, die kommt erst ganz am Ende, wenn du fertig bist mit deinen fünf Häusern, wenn du deine fünf Häuser fertig gebaut hast und dein dickes Auto fährst und alles fertig hast von der Dunya und dann schon ein Krüppel bist, dann guckst du dann und frag mal nach Hajj. So ist es verbreitet. Dabei ist es ein ganz gefährliches Verständnis und ein ganz falsches Verständnis. Denn diese große Ibadah, Al-Hajj, die Pilgerfahrt, hat auch Voraussetzungen. Und ihr wisst, dass diese Ibadah, dieser Gottesdienst ist eine Säule vom Islam, oder nicht? Wie viele Säulen hat der Islam? Fünf. Die fünfte ist was? Hajju baytillahi al-haram. Das heißt, deine Religion, dein Islam ist unvollständig. Das ist wie du baust ein Haus und da fehlt eine Säule. Kann ein Haus stehen ohne alle Säulen, die da sind? Ist immer, wenn kann immer abstürzen oder ist immer in Absturzgefahr. So ist es auch mit Al-Hajj. Das ist eine der Säulen des Islams. Und wir wissen, Al-Hajj, was ist bei Arkan Islam, was sagen wir? وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ weiter. لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Wer die Möglichkeit dafür hat. Was sind die Möglichkeiten, um Al-Hajj zu machen? Was sind die Möglichkeiten? Möglichkeit ist, dass man gesund ist. Dass man fit ist. Gesund. Und dass man das Geld dafür hat. Yani das Materielle und dass der Weg dorthin sicher ist. Wenn die Gelehrten sagen, wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, es ist Pflicht für diesen Muslim, diese Pilgerfahrt durchzuführen. Das heißt, jetzt im November, in Dhul-Qa'dah, ist es bei XY Muslimen, sind diese drei Voraussetzungen erfüllt, muss er, ist Pflicht für ihn Hajj zu vollziehen. Wenn er das nicht macht, sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährliche Kante. Er lebt aus einer sehr, sehr gefährlichen Kante. Deswegen sagt Umar radiallahu anhu arda, wird überliefert von Umar radiallahu anhu arda, er sagt, wenn jemand so stirbt, verliemut Yahudien au Nasraniyan. Allahu Akbar. Sehr gefährlich. Der sagt, wenn jemand so stirbt, dann kann er sich aussuchen, wie er stirbt, als Jude oder als Christ. Und wir gehen sehr leichtfertig damit um. Wenn du mit vielen sprichst, ja Bruder, erst wenn ich so, ja, ich muss noch heiraten. Ich muss noch Kinder bekommen. Nach Kinder, ja, ich muss, weißt du, Altersvorsorge, ich muss Haus bauen. Und so in der Heimat, weißt du, wenn ich Urlaub fahre jedes Jahr, dann kann ich ja nicht da irgendwo wohnen und so. Haus, nach Haus. Und bis Malak al-Maut kommt und Al-Hajj ist weg. Und deswegen, Al-Hajj in der Jugend, liebe Geschwister, subhanallah, viele von uns Shabab, vor allem die hier groß geworden sind, auch die in den arabischen Ländern sind, jeder hat so Träume. Bei uns fängt schon so mit 14, 15, 16, durch den Freundeskreis, den man hat. Der eine träumt von Mallorca, der eine träumt von Lloret de Mar. Jeder träumt von was? Und jeder nach seinem Portemonnaie. Einer fliegt, der eine fährt mit Bus, weil er nicht so viel Geld hat. Fährt mit Reisebus, mit Reiseunternehmen. Und so weiter und so fort. Warum? Warum kann dein Traum nicht sein, das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala zu besuchen? Dass du dein Taschengeld sparst dafür. Dass du dafür einen Monat arbeiten gehst, genauso wie du für ein Fahrrad oder ein Auto oder weiß ich, ein Motorrad. Oder eine Playstation Spaß. Es sind ja, wir reden ja über, das ist ja eine Realität, die wir leben, oder nicht? Jeder hat so eine Phase gehabt. Und das ist eine Säule des Islams. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn man diesen Traum hat, diesen Wunsch hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch diesen Wunsch erfüllen. Bi'idhnillah ta'ala. Guckt euch mal, diese Geschichte ist sehr bekannt. Hier vorne, Schwester, hier. Eine Schwester aus Asien, ich weiß nicht, woher sie kam. Diese Geschichte habe ich sehr oft bei Mashaykh in Saudi gehört. Aus Malaysia oder aus Indonesien, Allahu A'lam. Eine ältere Dame hat jemand dort aufgefunden in Saudi. In der arabischen Halbinsel, zur Hajj-Zeit. Und diese Frau hat eine seltsame Geschichte, subhanallah. Sie hat jahrelang, bis sie eine alte Frau geworden ist, wir können sagen, Cent für Cent gespart, um sich diesen Lebenstraum zu erfüllen. Und dann kommt sie dahin und Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihr, dass sie dort stirbt. Subhanallah. Ich kann mich noch erinnern über Geschichten, die habe ich jetzt diesen Sommer noch gehört. Früher sind Leute zu Fuß gegangen. Schaut euch vor, von Marokko zu Fuß bis nach Saudi-Arabien. Zu Fuß aus Tunesien. Subhanallah. Yani das ist, yani das sind Monate, Allah alam, die Leute da verreisen. Und so weiter und so fort. Und das zeigt, dass die Leute diese Hemm haben, diese Sorge und diese Liebe auch für diesen Platz. Diese Liebe. Und wir heutzutage, yani alle Möglichkeiten, bevor du da hingehst, wirst du untersucht. Vom Arzt und du musst dich impfen lassen und alles. Und dann streiten wir uns, ob All-Inclusive drin ist oder nur Halbpension oder wie viele Sterne, ob Busse da sind oder nicht da sind und. Yani man streitet sich jetzt um Luxus. Und trotz all dem kenne ich viele Leute, die sagen, nein, das ist zu viel. Es geht jetzt nicht darum, ob diese Leute, die damit jetzt arbeiten, die damit jetzt handeln, natürlich, das ist ein Handel geworden, aber es geht, was die Leute machen, ist nicht mein Problem. Das wird ihr Problem sein vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ich hatte eine Diskussion mit jemand aus meiner Familie über diese Sache und der sagt, nein, das sind Abzieher. Ich gehe aus Trotz nicht dahin. Yani aus Trotz, yani der demonstriert. Gegen die, der geht nicht dahin, weil das so teuer ist. Was willst du machen? Yani wird das eine Ausrede bei Allah subhanahu wa ta'ala sein, dass du sagst, das war teuer? Und die haben uns abgezogen, die haben uns beklaut, die haben damit ein Geschäft gemacht? Sie werden vor Allah subhanahu wa ta'ala Rede und Antwort stehen. Bei dir ist Pflicht. Du bist verpflichtet, das zu machen. Subhanallah. Und deswegen die Sache, das möchte ich von vornherein, inshallah ta'ala, dass das sehr gut hier bei uns in unseren Köpfen reingeht, dass wir das verstehen. Dass diese Sache keine freiwillige Sache ist. Und vor allem, dass diese Sache ist nicht erst dann Pflicht, wenn du 60 Jahre alt bist oder wenn du ein Opa bist. Und diese Sache muss ja auch eine andere Perspektive sehen. Diese Sache kann man genießen, wenn man bei all seiner Kraft ist. Weil diese Sache ist anstrengend. Obwohl heute, trotz dem ganzen Luxus, ist trotzdem anstrengend. Es sind Millionen von Menschen auf einem Fleck. Auf einem Fleck. Und es sind große Strecken. Ja? Und stell dir mal vor, du bist dann 60 Jahre alt. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren eine alte Frau im Skinner, die ihr Sohn einfach so mit der Gruppe geschickt hat und nicht mitgekommen ist. Alte Frau, 70, 80 Jahre alt. Und ihr müsst dann die alte Frau sehen, wenn die dann zum Beispiel ein paar Kilometer läuft, wie die dann aussieht. Yani du siehst, wallahi, das ist nur die Barmherzigkeit und Gnade von Allah, die diese Frau gerade yani am Schieben ist. Aber wenn es wenn wir über normal sprechen, dann wird die Frau umfallen. Aber du siehst dann, wenn du alhamdulillah ein junger Mann bist, eine junge Frau bist, yani bei all deinen Kräften, egal, es ist anstrengend, aber du kannst es genießen. Alhamdulillah. Du bist ja nicht so, dass du direkt alle 5 Minuten eine Pause brauchst. Nein. Und deswegen ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man die Sache genießt, wenn man stark und jung ist. Diese Pflicht hat Allah subhanahu wa ta'ala pflichtend gemacht, in welchem Jahr? Im 10. Jahr der Hijra. L'am al-Hashir lil-Hijra. Im 10. Jahr der Hijra. Und wie ihr wisst, inshallah ta'ala, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nur einmal in seinem Leben Hajj gemacht. Nur einmal in diesem Jahr. Im 10. Jahr der Hijra hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam Hajj gemacht. Und es ist bekannt, die Hajja von Nabi sallallahu alaihi wasallam wird genannt, betitelt in Kutub al-Siyar und in allen Kutub von Din, wird genannt wie Hajjat al-Wada'. Hajjat al-Wada'. Die Hajja, die Pilgerfahrt des Abschieds. Oder Hajjat al-Balagh. Hajjat al-Balagh. Oder Hajjat al-Islam. Diese Hajja ist bekannt mit drei Namen. Hajjat al-Wada', weil Rasul sallallahu alaihi wasallam die Umma verabschiedet hat. Hajjat al-Balagh, weil er bei Abi Umma sallallahu alaihi wasallam yani die Umma, die Religion verkündet hat. Und Hajjat al-Islam, weil das die einzige Hajja ist von Rasul sallallahu alaihi wasallam in der Religion. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat in dieser gesegneten Reise offenkundig gemacht, hat yani gerufen und veröffentlicht, dass er bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam in diesem Jahr zu Hajj gehen wird. Als diese Nachricht verbreitet wurde, kamen dann natürlich alle Sahaba radhiyallahu anhum von weit und breit, von allen Ecken der Welt, wo der Islam sich verbreitet hat, kamen sie, um mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Hajj zu vollziehen. Weil die Sahaba sind nicht so wie wir. Die Sahaba waren heiß, drauf waren hungrig, waren durstig, um von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu lernen. Denn das ist eine einmalige Chance, die sie nicht verpassen wollen. Deswegen kommen sie von überall, um mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinauszugehen, um den Hajj mit ihm zu machen, bi abihi wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Diese Geschichte dieser Reise wird von verschiedenen Sahaba überliefert. Einer der bekanntesten Riwaya ist Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu arda. Dieser Sahabi, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu arda. Diese Geschichte und diesen Hadith findet ihr auch in Sahih Muslim von Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er dazu aufgerufen hat und bekannt gegeben hat, haben sich, wie gesagt, die Leute vorbereitet, um mit ihm, bi Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, hinauszugehen. Und dann ist Nabi sallallahu alaihi wasallam an einem Samstag, wo noch 5 Tage waren von Dhul-Qi'da. Yani 5 Tage noch bis Dhul-Hijja. Ist Nabi sallallahu alaihi wasallam, und guckt mal, passt mal auf, wie die Sahaba waren. Sie haben diese Reise, und das gibt es nur in unserer Religion, komplett, yani mit allen Kleinigkeiten und Details, haben sie uns yani, zusammengefasst und uns weitergegeben. Guck mal, wir leben heute 2011, ja? Und wir lesen die Geschichte, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, Hajj vollzogen hat. Und das gibt es nur in unserer Religion. Diese Sache gibt es nur in unserer Religion, diese Sanad bit Tawatur. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Und über jeden gibt es einen Lebenslauf. Der hat sich an seine Mütze gekratzt. Der hat das gegessen. Der ist so rausgegangen. Der hat das angezogen. Der hat auf der Straße getrunken. Der hat nicht auf der Straße getrunken. Der hat immer Kopfbedeckung getragen. Der hat keine Kopfbedeckung. Detail. Das waren und das sind unsere Vorfahren, liebe Geschwister, auf die wir mit vollem Mund und mit einem breiten Lächeln und Stolz sagen können, wir sind stolz auf unsere Vorfahren. Die Sahaba al-Mawlani. Wie gesagt, Nabi sallallahu alaihi wasallam ist rausgegangen an einem Samstag. Nach Salat al-Dhuhr. Nach Salat al-Dhuhr ist Nabi sallallahu alaihi wasallam losgegangen. Auf seinem Reittier mit seinen Sachen und ist losgegangen. Mit den Sahaba al-Mawlani alaihim, die dann zu Medina kamen und die von Medina, sind sie losgegangen. Wohin ist er gegangen? Zu einem Platz, das ist ein Miqat, nennt man das. Miqat ist was? Wie nennt man Miqat auf Deutsch? Das ist yani wie ein Checkpoint oder ein Miqat-Punkt. Von dort macht man Ihram. Von dort macht man Ihram. Was ist Ihram? Man zieht sich um und zieht die Kleider des Ihrams an. Man geht yani in diesen Gottesdienst rein. Gottesdienst von Umrah oder Al-Hajj. Ab diesem Moment, wenn man diese Ihram angezogen hat und mit Absicht in Ihram reingegangen ist, ist man dann in dieser Ibadah. Und dann gibt es einige Dinge, die für einen Muhrim nicht erlaubt sind. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern das wird man dann durchnehmen, wenn man über Manasik Al-Hajj als Manasik redet, als Ibadah redet, ja? Im Fiqh-Bereich. Wir sind jetzt nur dabei, um die Geschichte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erzählen, wie er seinen Hajj gemacht hat, bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, mit der Hoffnung, dass ein bisschen Motivation in unseren Herzen reinkommt und Sehnsucht in unseren Herzen reinkommt, um dorthin zu gehen. Nabi sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba überliefern, dass ungefähr ca. 100.000 Leute, Sahaba mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind. Yani losgegangen sind von Medina und dazugekommen sind auf dem Weg nach Mekka. Wir müssen wissen, von Medina nach Mekka sind wie viele Kilometer? circa 400. Circa 400 Kilometer. Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er losgegangen ist, liebe Geschwister, mit diesen circa 100.000 Sahaba, radhiyallahu alaihim, hat er so ein gepanzertes Auto oder Security, Bodyguards, rote Teppich, 400 Kilometer wie diese wertlosen Menschen heutzutage. Oder so ein Papstmobil, gepanzert, der kostet Allah und wie viel. Oder ihr habt ja gesehen jetzt, der war hier, hat 30 Millionen Euro gekostet. Weil irgend so ein... Versteht ihr? Und dann seht ihr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, ist einer von den Menschen. Einer von den Sahaba, das Einzige, was ihn ausmacht, ist der Nur. Dieser Licht der Offenbarung. Das ist das Einzige, was ihn ausmacht. Er hat ein Reittier wie die anderen. Hat weniger dabei als die anderen. Und ist mit den Menschen wie der andere Mensch auch. Aber das Einzige, was ihn ausmacht, ist der Nur. Der Nubuwa, der Offenbarung. Und das sieht man in ihm, wie er behoben ist. Und wir lernen hier, ich werde manchmal, wenn ich erzähle, werde ich immer eine Auszeit nehmen und eine Lehre von einigen Punkten nehmen. Wichtige Sachen, die man aus dieser Reise nimmt. In diesem Punkt lernen wir, liebe Geschwister, wie den Sahaba sehr wichtig war, mit Rasulullah zusammen zu sein. Dass sie darauf geachtet haben. Und ihnen war wichtig, Murafaqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine Sunna, die wir lernen, dass wir auch versuchen, Leute, die Wissen haben, Gelehrten, nicht Gelehrten, die viel im Kopf haben, sondern Gelehrten, die praktizieren, den man ihr Wissen in ihren Taten sieht. Nicht ihr Wissen in Büchern oder im Fernsehen, sondern in Taten. Gottesfurcht sieht in der Praxis, dass man sich anstrengt, sich mit diesen Leuten zusammenzutun. Sich anstrengt, diese Leute zu treffen. Sich anstrengt, mit diesen Leuten dabei zu sein und von ihnen zu lernen. So wie die Sahaba. Sie haben ja Strapazen auf sich aufgenommen, sind von Weitem gekommen. Manche sogar von Mekka bis nach Medina, um mit Rasulullah zu kommen, um mit ihm zusammen zu sein und um von ihm zu lernen. Hä? Und damals hatten sie nicht irgendeine Billigflug-Airline, so ganz schnell übers Internet mit Master oder Visa bezahlen und schnell nach Medina, sondern die Reise dauert. Entweder zu Fuß oder auf einem Reittier. Und die dauert. Na, das lernen wir von diesem Punkt, dass die Sahaba radhiyallahu anhum ihnen sehr wichtig war, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu sein. Als Nabi sallallahu alaihi wasallam losgegangen ist, bevor er losgegangen ist, wird auch überliefert, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine Rede gehalten hat, eine Khutba gehalten hat, um die Sahaba auch vorzubereiten und auch ihnen zu erklären, was dieser Gottesdienst ist und was man alles machen muss. Nein. Als er da angekommen ist, hat er gebetet bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. In Dhul Hulayfa. Diesen Maqam von Dhul Hulayfa. Wenn man in Medina, wenn jemand in Hajj war und in Medina war, dann geht man immer mit dem Bus, fährt man los nach Dhul Hulayfa. Und in Dhul Hulayfa ist eine große Moschee, da kann man duschen und das ist die Sunna. Das hat auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht. Der Abi Umi sallallahu alaihi wasallam hat geduscht, wird in Detail überliefert. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat seine Kleider ausgezogen und hat geduscht, der Abi Umi sallallahu alaihi wasallam hat geduscht und danach hat er auch was auf seine Haare gemacht, damit seine Haare nicht stehen. Guck mal, wie überliefert wird. Hat etwas auf seine Haare gemacht, damit seine Haare nicht stehen und hat sich parfümiert mit dem besten Parfüm, was Aisha radiallahu anha hat. Und dann hat er sein Ihram angezogen und ist es losgegangen. Dann hat er da das erste Mal Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Und dann stieg er auf seinem Reittier. Wie heißt sein Reittier? Al-Qaswa. Al-Qaswa. Stieg er darauf und sagte nochmal, Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiya, diese Tauhid. Und dann ist er losgegangen. Als er losgegangen ist, nochmal Talbiya. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Und er befahl den Sahaba Ridwanullahi alayhim, auch alle in Talbiya zu sein. Das heißt, die sollen alle Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen und vor allem Talbiya machen. Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. Hadith, der sahih ist, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba, dass Jibril alaihi salam zu ihm herunterkam und sagte zu ihm, befehle deine Gefolgschaft, die Sahaba, dass sie sagen sollen, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. Wenn wir, als er, genau, Anas radiallahu anhu arda, sagt, guck mal, wie die Sahaba, das lernen wir auch, wie die Sahaba auch waren. Als sie diesen Befehl gehört haben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haben sie direkt umgesetzt. Und sie waren alle in Talbiya. Anas radiallahu anhu sagt, فَلَمَّا بَلَغْنَا فَجَّ الرَّوْحَا حَتَّى بُحَّتْ أَصْوَاتُنَا. Als sie dann an einem Platz angekommen ist, der heißt, Fajr Rauha, dieser Platz ist ungefähr 70 Kilometer weit weg von Medina. Waren unsere Stimmen schon weg? Waren sie heiser? Von Talbiya, von Labbaik Allahumma Labbaik. Heutzutage siehst du die Hujjaj, ihre Stimmen sind weg vom Schnarchen. Nein. Der eine, Filme sieht man im Bus. Der eine liegt auf den anderen, der eine fliegt fast runter vom Schlaf, vom Sitz. Und. Yani, da seht ihr die Sahaba, wie sie waren. Der Anas sagt, unsere Stimmen waren weg nach 70 Kilometer. Und die Gelehrten sagen, das ist ein Marsch von einem Tag. Waren schon ihre Stimmen weg. Und noch eine Sache, die Sahaba sagen, beschreibend, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabei hatte. Al-Qaswa ist natürlich ein guter Reittier, was Rasulullah, ein gutes Reittier, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte. Aber was hat er drauf? Fast nichts. Eine Decke und sonst, yani nicht viel. Wenn man das zusammenschätzt, vielleicht etwas von 4 Dirham oder so, ein Wert von 4 Dirham. Das war's. Was der beste Mensch auf Erden mit dabei hat. Baby wa sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage, ich kenne Leute, die haben sogar Toilettenpapier mitgenommen. Aus Deutschland. Ist nicht schlimm, aber ja, ich sage ja nur, ist nicht schlimm, aber nur, yani, Allah al-Musta'an, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman stärken. Als Nabi sallallahu alaihi wasallam dann auf dem Weg an diesem Platz vorbeiging, dieser Platz, was wir gerade genannt haben, Fajr Rauha, hat er dann eine Menschenmenge getroffen. Und er sagte, Man antum? Sagte zu ihm, wer seid ihr? Und sie sagten, Nahnul Muslimun, wir sind Gläubige, wir sind Muslime. Und dann sagten sie, und wer ist das? Dann sagten sie, das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In dem Moment nimmt eine Frau ein Kind, ihr Kind, nimmt sie hoch und gibt es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, Ja Rasulallah, ali hadha hajj? Gibt es für den Hajj? Sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, wa laki ajr. Sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja, und du hast Belohnung dafür. Was lernen wir aus diesem Hadith, liebe Geschwister? Was lernen wir aus diesem Hadith? Wir lernen, guck mal, wie die Sahabiyat für die Frauen eine Lehre, wie die Sahabiyat drauf waren, wie die Sahabiyat hungrig waren, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu treffen, zu sehen und von ihm zu lernen. Direkt, das ist Rasulullah. Ja, Rasulullah. Eine Frage. Ist für den Hajj? Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Wa laki ajr. Und was man auch daraus lernt, wie wichtig ihnen war, schon so kleine Kinder, aber gute Werke für die zu tun. Wichtigkeit von Nachfragen und Wissen zu lernen. Und sie haben sich Sorgen um ihre Kinder gemacht, dass sie schon in so einem jungen Alter, in so einem, yani wo sie Kinder sind, haben sich schon Sorgen gemacht um ihre Akhira. Bei uns heute, wir machen uns Sorgen um Anziehen, Essen, Trinken. Ja? Aber machen uns keine Sorgen um den Dien unserer Kinder. Und das ist ein Hauptpunkt, was wir heutzutage, ein Hauptproblem, was wir heutzutage haben. Wir machen uns gar keine Gedanken, wir leben einfach nur so vor uns hin und machen uns gar keine Gedanken um unsere Kinder. Ich meine nicht um die Gesundheit unserer Kinder, ich meine nicht um die Schule unserer Kinder, ich meine nicht um das Essen und die Kleidung unserer Kinder, sondern ich meine um den Dien unserer Kinder. Weil wallahi, wenn das der Fall wäre, wallahi al-azim, wir könnten nicht schlafen, wenn wir hier leben würden. Wir könnten nicht in Ruhe schlafen, wenn wir hier leben. Könnten wir nicht. Genauso wie jemand Albträume hat, wenn er Probleme hat, finanzielle Probleme, oder wenn der Vermieter vor der Haustür steht jeden Tag und sagt, du musst die Miete zahlen, oder du musst raus, kann er auch nicht gut schlafen und hat Magenschmerzen und. Aber weil es um unsere Kinder geht und weil wir schon so, yani leider so mittendrin sind in dieser Kuffar-Gesellschaft, machen wir uns gar keinen Gedanken, als ob das ganz normal ist. Ach, ist doch nicht schlimm. Ist doch, wird doch, wird schon. Letztens sagt einer, ach, wer sagt dann, dass mein Sohn so wird? Ich frage mich dann, sind diese Leute, ist der noch klar im Kopf? Nur sein Sohn. Nein, ich finde das noch schlimmer als Nuh, alayhi salam, die Zeit von Nuh. Ich finde, das hier ist noch schlimmer. Und vor allem, wir wissen ja, was hier abgeht. Du schmeißt dein, das ist, für mich gibt es da kein besseren Beispiel, als du schmeißt jemanden ins Wasser und sagst, hey, wehe, wehe, du wirst nass. Das ist genau für mich dasselbe. Du schmeißt dein Kind jeden Tag, geht davon 8, mindestens bis 1 in die Schule. Mindestens, manche bis 4. Und nach 4 noch Jugendzentrum und Fernsehen und Internet und. Ja, nee, 24 Stunden mit Koffer. Und dann sagst du mir, wer sagt dir, dass er daraus so, dass er so wird? Und ihr seht ja, wie der Islam bekämpft wird. Der Kampf gegen die Muslime und gegen die Prediger, warum ist der? Warum? Wallahi, nur wegen dieser Sache, weil sie die einzigen sind, die diese 0,00001%, der gegen diesen Sturm am Kämpfen ist. Und das ist die Baraka, yani Alhamdulillah, diese Shabab, die wir jetzt sehen, die zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und die Muslime werden, ist Baraka dieser Da'wah. Nicht von uns, sondern einfach die Baraka dieser Religion. Aber wenn ihr seht, was machen wir gegen diese ganze System und diese ganze Macht und Kraft? Ein Vortrag von einer Stunde in ein paar Monaten. Ein Vortrag in ein paar Stunden, in ein paar Monaten, wo du zu ein paar hundert Leuten sprichst vielleicht. Diese Leute sprechen zu Millionen von Menschen, tagtäglich. Tagtäglich. Und dann will man mir sagen, Bruder, übertreib nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Man muss nicht alles schwarz reden. Das ist die Realität. Ich wünsche mir, dass es anders wäre. Aber das ist die Realität. Geht in den Schulen. Geht unter den Jugendlichen. Aber wenn irgendjemand zu mir kommt, aus Allah, einem woher, ein Sheikh, der hier in Deutschland nicht gelebt hat, der nicht in den Schulen war, der nicht selber seine Jugend hier verbracht hat, was will er mir erzählen? Der kennt das gar nicht. Wir haben das erlebt, wir wissen, was wir durchgemacht haben. Jeder weiß das. Wir wissen, was wir durchgemacht haben. Und wir wissen, dass das nur eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass wir aus diesem Sumpf irgendwie noch rausgekommen sind. Und wallahi al-azim, ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich nicht da wieder zurückkomme. Wallahi billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. So gefährlich ist das. Wie gesagt, guck mal, die Sahabi radhiyallahu alayhim, ihnen war der Dien ihrer Kinder und die Akhira ihrer Kinder wichtig. Und dann weiter war der Nabi sallallahu alaihi wasallam auf seiner Reise und Leute kamen immer hinzu. Und dann als Nabi sallallahu alaihi wasallam an einem Platz angekommen ist, namens Serif, ein Platz angekommen ist, namens Serif. Da in diesem, an diesem Ort ist auch eine Sache passiert, von wo wir sehr, sehr viel gelernt haben. Ummuna Aisha radiallahu anha, unsere Mutter, Aisha radiallahu anha, hat da ihre Periode bekommen. Eine natürliche Sache, die passiert. Und wäre, yani würde uns Ummuna Aisha radiallahu anha diese Sache nicht weitergegeben haben, wüssten wir heute nicht, was wir machen. Sahih? Subhanallah. Als das passiert ist, und Aisha war in Ihram radiallahu anha, war yani schon in Ihram. In dem Gottesdienst von Hajj, von Umrah. Sie ist dann von ihrem Bett rausgegangen, hat sich rausgeschlichen und war am Weinen. Traurig. Weil, warum? Weil die Frau, wenn sie ihre Periode bekommt, sie ist dann befreit von einer der wichtigsten Ibadat überhaupt. Und das ist das Gebet, Salah. Und sie muss es auch nicht nachholen. Aisha radiallahu anha, als sie das passiert, sie wusste nicht, was jetzt passiert. Sie hat sich gedacht, khalas, diese große Ehre, diese Ibadah zu vollziehen, ist mir jetzt entgangen. Und weinte. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, ja Aisha, hast du deine Periode bekommen? Und beruhigte sie. Er sagte zu ihr, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben hat, für die Töchter von Adam, für die Frauen. Mach alles, außer At-Tawaf bil-Bait. Mach alles außer At-Tawaf von Bait. Und Aisha radiallahu anha war beruhigt und die Umma hat bis heute gelernt, was passiert, wenn die Frau ihre Periode bekommt. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam auf dieser Reise, in der er bei Abi Hurm sallallahu alaihi wasallam auch gelitten hat, weil die Reise ist 400 Kilometer auf einem Reittier, da muss man stark sein, das ist nicht einfach, yani, du sitzt auf Leder sitzen, das ist anstrengend mit Auto. Was denkt ihr, wenn du auf einem Tier sitzt und das geht die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter? Ha? Die Muskeln, yani, müssen, war schwer für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Hitze und die Sonne, die Wüste, Baby Umm sallallahu alaihi wasallam. Und während der Reise wird auch überliefert, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starke Kopfschmerzen bekommen hat, Baby Umm sallallahu alaihi wasallam. Starke Kopfschmerzen, Shaqiqa. Shaqiqa ist Migräne. Was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Er macht Hijama in der Mitte seines Kopfes. Hijama, was ist Hijama? Ist Schröpfen. Und das ist ein Dawa. Ein Heilmittel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so viele Brüder, subhanallah, hatten Schmerzen, manche hatten Rückenschmerzen. Über Jahre. Zum Arzt, Spritzen und. Machen eine Therapie mit Schröpfen. Verlass. Ein Bruder erzählt mir letztens, einer aus seiner Familie konnte sogar ihre Hand nicht bewegen. Yani war irgendwie voller Schmerz. Über Allah, eine längere Zeit konnte sie ihre Hand nicht bewegen. Dann haben die da auch geschröpft. Ja, die Blut rausgelassen und subhanallah, direkt konnte sie ihre Hand bewegen. Und guck mal, ein gefährlicher Platz inmitten des Kopfes hat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Viele Leute beschweren sich heute über Migräne. Das ist eine Volkskrankheit. Viele beschweren sich. Aber natürlich, das muss man machen lassen von jemand, der Ahnung hat. Ja, nicht, der Ahnung hat, nicht als Versuchskaninchen deinen Kopf dahin stellen. Nein. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam auf dieser Reise, liebe Geschwister, war er nicht abgelenkt, sondern er war in Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr. Und labbaik Allahumma labbaik. Und was machte er auf dieser Reise? Er schaute und denkte daran nach, wie seine Vorgänger, die Propheten, radwanullah alayhim, die schon vor ihm dahin gegangen sind. Sallallahu alaihi wasallam, zu dieser Pilgerfahrt. Dieses Gottesdienst, diese Ibadah, ist keine neue Ibadah von uns, sondern eine Ibadah, die Propheten, vor unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben. Die Muwahhidin und die Gläubigen, schon vor uns gemacht haben. Und deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf dieser Reise dachte er darüber nach. Denkte und dachte an seine Vorgänger. So als er dann an einem Platz und an einem Tal namens Wadi Usafan vorbeiging, fragte er, ja Abu Bakr, wie heißt dieser Wadi, wie heißt dieser Tal? Dann sagte er, das ist Wadi Usafan. Dann sagte er, لقد مر به هود وصالح. Er sagte, vor mir sind hier schon Hud und Salih vorbeigelaufen, um die Pilgerfahrt zu machen. Und dann gingen sie auch vorbei an einem Wadi, an einem Tal, der heißt Wadi al-Azraq. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was ist das? Dann sagten sie, das Wadi al-Azraq. Dann sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam, كأني أنظر إلى موسى. Als ob Musa vor mir ist, wie er hier vorbeigegangen ist und لبيك اللهم لبيك am Rufen ist. Musa ibn Imran على نبينا عليه الصلاة والسلام. Und an einem anderen Platz namens Harsha ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hier ist schon Yunus ibn Matta vorbeigelaufen, um die Pilgerfahrt durchzuziehen. Und dann geht Nabi sallallahu alaihi wasallam auch an einem anderen Platz namens Ar-Rawha, diese Fajr Ar-Rawha, dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad marra, hier sind über 70 Propheten vorbeigelaufen, unter ihnen Musa alaihi salam. Barfuß sind sie hier vorbeigelaufen, um Al-Bayt al-Atiq, um die Pilgerfahrt durchzuziehen. Und da, deswegen, liebe Geschwister, wenn man diese Ibadah, diese Gottesdienst am Machen ist, sollte man nicht schlafen und quatschen und über Dunya sprechen. Und manche Leute reden über Handel und Geld und ja, was nehmen wir mit, um dort zu verkaufen, oder was bringen wir mit, um hier zu verkaufen und. Guck mal, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam war. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam war dann in dieser Ibadah drin, konzentriert, würde man heutzutage sagen. Lässt sich nicht ablenken, sondern denkt über die Vorgänger nach. Denkt über diese große Sache, über diesen Platz, an den er vorbeigeht. Deswegen heutzutage, wenn du da hingehst und Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht dir das und schreibt dir das, dass du da diesen Platz besuchen darfst, dann denk darüber nach. Diese Geschichte da, wo du vorbeiläufst. Hier ist vor einigen hunderten Jahren der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeigegangen. Verinnerliche das. Wallahi, du kriegst Gänsehaut. Verinnerliche das, dass dein Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier vorbeigelaufen ist. Verinnerliche das, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu da vorbeigelaufen ist. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ardah. Uthman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ardahum ajma'in. Und. Das ist krass. Es ist nicht einfach. Und vor denen all so viele andere Propheten. Subhanallah. Und nicht wie es heutzutage leider ist, diese Zeit in Schlaf zu verbringen. Oder diese Zeit damit zu verbringen, um zu lästern. Wal-iyadu billah. Um einfach dieses Ritual, viele Leute gehen einfach dahin, um einfach, ja, ich hab's hinter mir. Jetzt komme ich nach Deutschland wieder zurück und die Leute sagen, Haji. Oh, jetzt habe ich einen Titel. Haji. Und? Man muss es verinnerlichen, um bi'idhnillah ta'ala diesen Punkt zu erreichen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, um mit diesen Leuten zu sein. Mit diesen Leuten zu sein, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Mit den Propheten, mit den Rechtschaffenen, mit den Märtyrern und mit denen يوم القيامة zusammen zu sein, بإذن الله تعالى. Und dann, als Nabi صلى الله عليه وسلم eine Pause eingelegt hat, an einem Ort, hatte eine Pause hingelegt und er saß dann mit seiner Frau Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha und ihr Vater Abu Bakr radiallahu anha und seine Tochter, die Tochter von Abu Bakr, Asma radiallahu anha. Und sie warteten auf den Arbeiter, auf den Diener von Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, der hatte das Reittier, wo das ganze Essen und die ganzen Sachen von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu drauf waren. Als er dann kam, kam er ohne Reittier. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu fragte ihn, wo ist das Tier, wo ist das Reittier? Er sagte, ich hab es verloren. Dann ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sauer geworden und hat ihn geschlagen und hat ihm gesagt, wie kannst du nur ein Tier verlieren? Yani ein Tier und du kannst nicht darauf aufpassen? Wie konntest du es verlieren? Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sieht, wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ihn am Schlagen ist und yani sauer ist, wütend ist. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam lacht, wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Lacht und sagt, guckt mal, was dieser Muhrim da am Machen ist. Über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Dann sagt er, ja Abu Bakr, das ist eine Sache, die nicht in deiner Hand und nicht in meiner Hand ist. Das Tier wird schon kommen. Und nach einiger Zeit hat Allah subhanahu wa ta'ala das Tier yani wieder auffinden lassen und das Tier kam dann. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani ihr guckt auf der Reise, wie Nabi sallallahu alaihi wasallam diese Abwechslung, Ibadah und dann auch Lockerung, indem er Spaß macht mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, warum war er sauer? Weil das Essen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist verloren gegangen. Nicht wegen ihm, sondern wegen seinem Liebling, wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, guckt mal, dieser Muhrim, normalerweise Muhrim darf sowas nicht machen. Yani Muhrim darf nicht schlagen, darf nicht fluchen, darf nicht. Aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, guckt mal, was dieser Muhrim am Machen ist. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat diese Strecke von Medina nach Mekka in 8 Tagen durchgemacht. In 8 Tagen hat er das durchgemacht. Bevor er Mekka reingegangen ist, hat er an einem Platz namens Bir Dhi Tiwa. Dhi Tiwa heißt dieser Ort. Hat Nabi sallallahu alaihi wasallam dort angehalten und hat dort geschlafen. Und als er dann aufgestanden ist, hat er geduscht. Und dann ist er Mekka reingegangen. Die Stadt Mekka reingegangen. Tagsüber. In der Zeit von Duha. An einem Sonntag. An einem Sonntag, dass die Leute ihn sehen, wie er reinkommt und was er macht, damit sie ihn bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam nachmachen. Und dann kam er mit seinem Tier und sein Tier hat er genau angehalten vor der Moschee, Baitullah al-Haram. Und dann ist er dann zu dem Eingang hingegangen, von dem er auch immer, als er in Mekka gelebt hat, reingegangen ist. Und das ist Bab Bani Shayba. Bab Bani Shayba. Ihr seht, yani, Baitullah al-Haram hat viele Eingänge. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam ging immer von Bab Bani Shayba rein. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehrt zurück zu diesem Ort, den er über alles liebte. Zu dem Ort, zu dem er gesagt hat, wenn mein Volk mich nicht, yani, rausgeworfen hätte und weggetrieben hätte, wäre ich niemals rausgegangen. Kehrt Nabi sallallahu alaihi wasallam zurück. Der Unterschied ist, dass dieser Ort jetzt ein Ort des Tauhid ist. Ein Ort, der auf Millet Ibrahim alaihi salam ist. Nicht mehr ein Ort des Schirks. Nicht mehr ein Ort, wo über 300 Sanam waren. Nicht mehr ein Ort ist, wo die Muschrikin Tawaf machen, nackt. Sondern ein Ort des Islams, ein Ort des Tauhids. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehrt zu dem Ort zurück, wo er vertrieben wurde bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Wo er gefoltert wurde bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Wo er geschlagen wurde bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Wo er bei Abi Umi sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Kennt die Geschichte, wo Nabi sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und die Quraysh sitzen da und nehmen die Innereien von Al-Jazur, von Kamel, und tun es, während er auf Sujud ist, auf seinen Kopf, wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam. Hä? Zu diesem Ort kehrt er wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam zurück. Er kehrt zurück an dem Ort, wo sie ihn gepackt haben einmal, an seinen Kleider und erwürgt haben, wie Abi Umi sallallahu alaihi wasallam, bis er keine Luft mehr bekommen hat. Und wer hat ihn daraus gerettet? Sein Freund, sein treuer Freund Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda, kommt und sagt, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Tötet ihr einen Mann? Wollt ihr einen Mann töten, Warum? Nur weil er sagt Rabbi Allah. An diesen Ort kehrt er wieder zurück, geehrt. Kehrt wieder zurück und alle gucken zu ihm, der Bibi Umi sallallahu alaihi wasallam. Alle folgen ihm. Und das ist, liebe Geschwister, das ist der Lohn schon mal auf Dunya. Qibla ist nicht so. Und das ist der Lohn schon mal in der Dunya, liebe Geschwister. Weil Allah subhanahu wa ta'ala selbst unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, selbst er wurde geprüft, ist durch diese Strapazen durchgegangen, hat sie selbst erlebt. Aber dann, am Ende kommt der Lohn. Dann wirst du geehrt. Und das ist so. Jetzt, am Anfang, man muss da durchgehen, um yani, die Herrschaft zu bekommen. Um der Vertreter von Allah subhanahu wa ta'ala auf Erden zu sein, musst du erstmal erlangen diese Stufe. Das ist nicht, keine leichte Sache. Das ist eine der höchsten Stufen überhaupt, Vertreter von Allah subhanahu wa ta'ala auf Erde zu sein. Einfach so geht nicht. Du musst erstmal beweisen, dass du das überhaupt, dass du das verdient hast. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihn geehrt. In Dunya und in Akhir. Dann ging er rein in die Moschee, Baitullah al-Haram, und ging zu was? Hajar al-Aswad. Stalama al-Hajar al-Aswad. Was heißt Stalama? Der Messias geht zum Hajar al-Aswad und begrüßt ihn sozusagen. Und weint, wie er bei Umi sallallahu alaihi wasallam. Weint, wie er bei Umi sallallahu alaihi wasallam. Und küsst den Stein, al-Hajar al-Aswad. Und fängt von dort an, al-Tawaf zu machen. Tawaf zu machen. Wie macht man Tawaf? Tawaf, das Baitullah al-Haram ist auf der linken, auf deiner linken Seite. Auf der linken Seite. Und man fängt von Al-Hajar al-Aswad an. Man fängt von dort auf und hört auch da auf. Man darf nicht vorher aufhören, sondern man muss bis dahin. Und es ist auch eine Sunna, Al-Hajar al-Aswad zu berühren und zu küssen. Aber heutzutage bei dieser großen Menschenmenge kann man warten, bis es frei wird oder einigermaßen frei wird, sodass man dahin kommt, ohne jemanden zu verletzen oder irgendjemanden zu schlagen oder. Weil das ist eine Sunna. Aber jemanden zu schlagen oder jemanden zu verletzen oder jemandem weh zu tun, ist eine Sache, die falsch ist und die gefährlich ist, vor allem während dieser Zeit, in der du Muhrim bist. Deswegen wird auch überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu arda, er wartete circa eine Zeit, wo 500 Ayah gelesen wird, bis frei wird, bis er dann zu Hajar al-Aswad rankommt. Warum? Weil bei Abdullah ibn Umar ist bekannt, dass er sehr, sehr extrem darin war, Nabi sallallahu alaihi wasallam genau nachzumachen. War bekannt bei Abdullah ibn Umar. In jeder Hinsicht. Aber es ist falsch, wie viele Leute, manche Leute denken, weil die stark sind. Vor allem manche Leute sind, mashallah, stark gebaut und 2 Meter und der denkt, khalas, ich schaff das und geht dahin, bam, bam, bam, bam, bam. Und mashallah, kommt dann Hajar al-Aswad und küsst Hajar al-Aswad. Du hast was für Hajar al-Aswad? Was hast du da geküsst? Du hast die Leute da alle kaputt gemacht, was bringt dir dann ein Küssen? Ich habe einmal gesehen, mit meinem eigenen Auge, ich war oben in der 2. oder 3. Etage, war ich und war Baitullah am angucken, die Kaaba am angucken. In dem Moment sehe ich, wie jemand zu Hajar al-Aswad hin möchte. Jemand, der da hin möchte. Und da das stehen ja immer so Polizisten, die da aufpassen. Und irgendein, weil da viele Leute irgendwie da waren, hat irgendein Polizist den so irgendwie aufgehalten. Und die armen Polizisten sind meistens entweder so dünn oder so dick. Nein. Und der da stand, war ein bisschen dünn. Und ich sehe nur, wie der eine den so ein bisschen so wegschubsen möchte oder weghalten möchte. Und ich sehe nur, wie der andere den voll in die Faust gibt. Bam! Und der arme Polizist, der fällt wirklich so, bam, K.O. Und dann denke ich, subhanallah, was, und der hat Libas al-Ihram an, was für Hajj ist das? Na, deswegen, wer dahin geht, diese Sache ist eine Sunna. Es ist gut, dass man das berührt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr eigenartige Sache, der Geruch, der da drin ist, weil das ist wirklich ein Stein, yani, Allahu Akbar. Yani, so einen Geruch habe ich in meinem Leben noch nie gerochen. Und das bleibt, subhanallah, in der Nase, das ist extrem, subhanallah. Aber es darf nicht darauf auf die Kosten deines Hajj gehen, indem du Leute kaputt schlägst oder so, damit du drankommst. Dann halte durch und geh in einem anderen, an einem anderen Zeit, wo ein bisschen weniger los ist. Oder nach Hajj, wo die Leute weggehen, abends oder. Yani, guck, die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und vor allem für die Frauen. Vor allem für die Frauen. Die Frauen müssen, heutzutage ist ja wirklich yani, übertrieben voll. Eine große Menschenmenge versammelt sich dort. Die auch trotzdem, wir sagen, es ist machbar, dass man die Sache organisiert, so dass Frauen und Männer getrennt werden können. Ist machbar. Ich denke nicht, dass das unmöglich ist. Wenn man die Sache irgendwie organisiert, denke ich, dass das machbar ist. Aber, khair inshallah. Es ist jetzt nicht geht nicht anders in unserer Situation. Aber die Frau muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und die Männer ausweichen, nicht zu den Männern hingehen. Und auch so tun, dass sie auch Rambo ist, auch stark ist. Nein. Manche gehen dahin und die eine stellt sich hin und betet Fuß zu Fuß mit Mann. Und du sagst, Schwester, Taqillah, geh weg. Fängt sie Allah alam, was für eine Sprache an, mit dir zu reden. Und sagt, geh weg. Oder stellt sich vor dir. Du machst Ruku, sie macht Ruku und Sujud vor dir. Nein. Vor allem die Frauen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Umm Aisha radiallahu anha wird überliefert, dass sie immer abgewartet hat, bis es dunkel wurde, yani wo weniger los war, erst dann zum Tawaf gegangen ist. Um die Fitnen wegzugehen, nicht Fitnen zu suchen. Nein. Und deswegen eine Nasiha vor allem an die Schwestern, die zu diesem Ort hingehen, dass sie darauf achten, dass die Fitnen weggehen, aus dem Weg gehen. Und vor allem, wenn die Männer dabei sind, sollen sie auch ihre Frauen beschützen. Sollen sie auf ihre Frauen aufpassen. Das ist deine Frau. Das ist dein Diamant. Subhanallah. Du kannst doch nicht zulassen, dass da jeder die berührt und anfasst. Viele, es gibt auch kranke Menschen, wal'iyadu billah. Gibt's. Leider an so einem heiligen Ort, an so einem sauberen Ort, laufen leider auch dreckige Menschen um. Deswegen muss man aufpassen und wirklich, deswegen muss man auch jung dahin gehen. Wenn du als alter Opa dahin gehst mit deiner Frau, da kannst du auch nicht viel aufpassen. Nein. Da hat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tawaf gemacht, mit al-Bayt. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht in Fiqh Detail reingehen, sondern einfach nur die Geschichte. Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Tawaf gemacht, nachdem er sieben Mal um den Bayt herum war. Und es endet, wie gesagt, auch wieder an Hajar. Dann ist er zu Maqam Ibrahim gegangen. Ein Platz neben Kaaba heißt Maqam Ibrahim. Ist da hingegangen und liest den Vers وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Liest diesen Vers und betete dort. Zwei Rakat. Betete dort zwei Rakat. Mit was für Suren? Al-Ikhlas, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ und قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Und dann ging er zu Zamzam, zu der Quelle von Zamzam und trank Zamzam und ging wieder zum Stein und küsste den Stein, Hajar al-Aswad. Und dann ging er Richtung Safa, den Berg von Safa. Und der Berg von Safa ist ein Berg. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat dann gelesen, Inna Safa wal Marwata min Sha'airillah. Und dann stand er dort auf dem Berg und suchte den Blickkontakt und guckte zur Al-Kaaba. Richtung Kaaba. Und dann sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam dreimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und sagte, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, nasara abdah, wa anjaza wa'dah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Und machte sehr, sehr lange Dua. sehr, sehr lange Dua. Wird ungefähr so geschätzt, wie man Surat al-Baqarah liest. Bi-Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Machte das dreimal, diese Dua, La ilaha illallah, wahdahu la sharika, dreimal. Und dann ging er, und auch Dua, und dann ging er runter zum Tal. Ist nicht mehr, das war früher nicht so wie jetzt. Weil jetzt ist eigentlich nur so ein bisschen so wie ein kleiner Hubel, wo du drauf stehst und dann läufst du. Auf Fliesen. Oder auf Marmor ist das, weiß ich nicht. Damals war das richtig ein Berg, ein hoher Berg, und dann gehst du runter zum Tal. Und Tal, yani, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wird beschrieben so, dass seine Kleidung dreckig wurde. Nabi sallallahu alaihi wasallam macht das Sa'i. Bein al-Safa wal-Marwa. Von Safa zum Marwa. Nein. Als er damit fertig war mit Sa'i, Safa wal-Marwa, ist er dann mit den Leuten, mit den Sahaba, die mit ihm waren, ist er dann zu einem Ort gegangen? Im Süden, nein. Al-Abtah heißt das. Das ist Schark, Mekka. Osten, genau. Schark, Osten von Mekka. Al-Abtah heißt dieser Ort. Und da hat er sich niedergelassen für 4 Tage. Bi-Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch ist er da geblieben, an diesem Ort, Al-Abtah, in Mekka. Und guck mal, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist, seine Barmherzigkeit zu seiner Umma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ist nicht zu den Gebeten zum Masjid al-Haram gegangen, sondern hat dort gebetet. Weil er weiß, wenn er dahin geht, kommen alle ihm nach. Damit er es nicht schwer macht für sie, hat er mit ihnen dort gebetet. Und diese Tage hat er dort verbracht, diese 4 Tage hat er dort verbracht, unter den Leuten, wie einer von ihnen. Die Leute haben ihn gefragt und mit ihm geredet. Und ihn erlebt, wie dieser Mensch, dieser Prophet, dieser edle Prophet, so ist. Was für eine Ehre, Allah. Was für eine schöne Zeit, sie mit ihm, mit dem Propheten, verbracht haben. Einige Sachen, die dort passiert sind, Bilal radiallahu anhu ardah, Allahu Akbar, was für eine Ehre der hat, dieser Mann. Bilal radiallahu anhu, war ein Diener, schwarzer Mann. Auf einmal wird er derjenige, der so eng mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam macht Wudu, die Waschung. Was macht Bilal radiallahu anhu? Nimmt sein Wudu und gibt es den Sahaba, weil die Sahaba warten draußen. Und nimmt. Gibt ihm das, den Rest vom Wasser von Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba, jeder, die streiten sich drum. Jeder will was von dem Rest vom Wasser von Rasul sallallahu alaihi wasallam haben. Und wenn jemand was abbekommen hat und nicht das Wasser nicht mehr da ist, sind sie dann und haben dann versucht, das Wasser, was dann auf den Körper war, von seinem Sahabi wegzunehmen und von dem zu klauen. Um Baraka von Rasul sallallahu alaihi wasallam zu bekommen. Das ist Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann überliefert noch ein anderer Sahabi, Abu Juhayfa radiallahu anhu arda, sagte die Sahaba, eines Tages kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zum Morgengebet raus und betete, und nach dem Gebet gingen die Sahaba radiallahu anhu zu ihm. Und jeder versuchte ihn zu berühren, Bi-Abi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam, seine Hand zu berühren. Und er hat es geschafft, er hat sich gedrängelt, und bis er das geschafft hat, die Hand vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu nehmen. Und er streichte damit über sein Gesicht. Und er sagte, seine Hand war kühler als Schnee und roch besser als Moschus, als Misk. Der Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Und dann kamen noch, dann wird überliefert, dann, dass in diesem Moment dann noch Ali radiallahu anhu und Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu von Jemen noch dazugekommen sind. Und dann kam der 8. Tag von Dhul Hijjah, das nennt man auch Yawm al-Tarwiyah, ich sag noch. Nennt man Yawm al-Tarwiyah, Yawm al-Thamin von Dhul Hijjah. Der 8. Tag von Dhul Hijjah. Ist Nabi sallallahu alaihi wasallam dann losgegangen nach Mina. Und dort hat er Salat al-Dhuhr und Salat al-Asr und Salat al-Maghrib und Salat al-Isha gebetet. Und hat dort übernachtet. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er dort auch Salat al-Fajr gebetet und ist dann losgegangen. Und das ist, die Gelehrten sagen, das ist eine Sunna. Am 8. Tag schon loszugehen nach Mina ist eine Sunna vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist aber keine Pflicht. Nein. Wenn man das schafft, das ist gut, weil dann desto besser ist es, wenn man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam genauestens folgt. Aber wenn man nicht schafft, ist nicht schlimm. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam ist dann an diesem schönen Tag, an dem 9. Tag, und subhanallah, ist Nabi sallallahu alaihi wasallam losgegangen. Das war ein Freitag. Das war ein Freitag. Und Yawm al-Tasi' ist Yawm Arafah. Ist der Tag von Arafah. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam ist dann losgegangen nach Salat al-Fajr Richtung Arafah. Und Nabi sallallahu alaihi und Anas radiallahu anhu arda sagt, von uns einer macht Tahlil, yani Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Sagt La ilaha illallah, Hauptsache in Dhikr und der andere in Tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, der andere in Allahu Akbar. Jeder macht al-muhim dhikr Allah. Und keiner hat den anderen gesagt, warum machst du das? Und der andere hat den anderen nicht gesagt, warum machst du nicht so. Yani das heißt, es ist offen. Hauptsache, man ist in dhikr. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam ist dann, auf diesem Weg kam dann ein Arabi. Ein Arabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und packte sein Reittier. Subhanallah. Packte sein Reittier und sagt, Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Guck mal, das ist ein Bauer. Ein Bauer packt den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt, Ja Rasulallah, sag mir eine Sache, die mich ins Paradies hineinlässt. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Sagt Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, Ta'bud Allah wa la tushrika bihi shay'a. Du betest Allah subhanahu wa ta'ala alleine an und tust ihm kein Beigesellen. Wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah. Du verrichtest das Gebet und du gibst die Zakah. وَتَصِلَ الرَّحِمِ Und du pflegst die Familienbande. دَعِ النَّاقَ Und lass mein Reittier los. Nabi sallallahu alaihi wasallam reitet dann weiter, bis er dann an einen Platz kommt namens Namira. Namira ist ja ein Platz vor Arafah. Das sind wie Stadtteile, wird man heutzutage sagen. Naam. Und Namira ist jetzt, da ist eine Moschee gebaut, heißt auch Masjid Namira. Da wird auch die Khutba gehalten von Yawm Arafah. Und an diesem Platz, Namira, ist Nabi sallallahu alaihi wasallam stehen geblieben bei Wadi Arina. Oder Urana, genau. Wadi Urana. An einem Tal dort. Weil der groß ist und weil die Menschen sich dort versammeln können. Und dort hat ein Nabi sallallahu alaihi wasallam seine Rede gehalten. Eine große Khutba. Diese Khutba, die in die Geschichte eingegangen ist, diese Khutba wird beschrieben, die hat die Herzen zittern lassen und beben lassen. Und die Augen tränen lassen. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat in dieser Khutba, wie gesagt, Abschied genommen von der Umma. Weil er danach, einige Monate danach, ist er dann zu seinem Herrn zurückgekehrt. Bi-Abihi wa Ummi sallallahu alaihi wasallam. In dieser Khutba hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam nochmal die Religion, die Basis der Religion, Tauhid, den Tauhid klar gemacht, hat Al-Halal und Al-Haram erklärt, hat den Leuten ihre Religion erklärt, hat den Leuten yani, gewisse Wasaya, letzte Botschaften mit auf den Weg gegeben. Und am Ende sagte er, bi-Abi Humi sallallahu alaihi wasallam, أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ. Er sagte, der Anwesende soll dem Nicht-Anwesenden yani das weitergeben. Und subhanallah, es wird überliefert, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass während dieser Khutbah mehr als 120.000 Menschen da waren. Subhanallah. Und eine der außergewöhnlichen Sachen ist auch, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam, natürlich damals gab es keine Mikrofone, sondern Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesprochen und jemand hat das dann weiter geschrien. An den Menschen weiter. Und einer der Menschen, der die Khutbah von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergerufen hat oder weitergeschrien hat, war Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf. Subhanallah. Der Sohn von Umayyah ibn Khalaf. Wisst ihr noch, wer Umayyah ibn Khalaf ist? Umayyah ibn Khalaf ist der Herr von Bilal radiallahu anhu. Der Herr von Bilal radiallahu anhu. Der Bilal radiallahu anhu gefoltert hat. Und der dann in der Schlacht von Badr getötet wurde. Umayyah ibn Khalaf. Sein Sohn ist derjenige, der die Rede von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterruft. Und ihr müsst wissen, dass das normalerweise eine ganz besondere Sache ist. Warum? Weil in der Jahiliyyah bei den Arabern das Blut bleibt. Der muss sich rächen für seinen Vater. Wie kann er die Botschaft von jemandem rufen, der daran schuld ist, dass sein Vater getötet wurde? Aber das ist die Religion und das ist die Nubuwa des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nach der Khutbah hat dann Bilal Adhan gemacht und Iqama und dann hat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dhuhr gebetet und danach direkt Al-Asr. Und dann ist er losgegangen nach Arafat. Als er nach Arafat gekommen ist, yani Berg von Arafat, hat er dann die Richtung von Qibla genommen, Istiqbal al-Qibla. Und die Dua gemacht und war dann in Dua. Und trotz all dem, wo er in Dua war, hat Nabi sallallahu alaihi wasallam trotzdem die Leute ihre Fragen beantwortet und die Leute richtig hingewiesen und so weiter und so fort. So sagte er zum Beispiel in diesem Moment, sagte er, Al-Hajj Arafa. Al-Hajj ist Arafa. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Hajj Arafa verpasst, jemand der Hajj macht, Arafa verpasst, der hat kein Hajj. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, waqaftuha huna, ich stehe hier, wa arafatu kulluha mawqif. Und Arafa komplett ist ein Platz, wo man stehen kann. Yani, und nicht, man muss nicht direkt da an diesem Platz stehen, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestanden hat. In diesen Augenblicken, liebe Geschwister, passiert auch ein sehr, sehr schönes Ereignis eigentlich. Trauriges Ereignis, aber auch schön. In diesem Moment, fällt ein Mann, dessen Name uns nicht bekannt ist und dessen Herkunft und sein Familienstamm uns nicht bekannt ist. Aber er ist bei Allah bekannt, der ihn erschaffen hat und zu ihm er zurückgekehrt ist. Subhanallah. Ein Mann fällt von seinem Reittier, als er hingefallen ist, fällt er auf seinem Hals und sein Genick ist gebrochen und er stirbt. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Rassilu, wascht ihn. Und yani, tut ihn in seinen zwei Tüchern, Ihram-Tücher. Tut ihn darin wickeln und packt ihn, parfümiert ihn nicht und macht ihn gar nicht, so begräbt ihn. Denn er wird ja um Al-Qiyamah so aufstehen, als Mulabbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk. Allahu Akbar. Der wird so aufstehen, in seiner Ihram-Kleidung als Hajj. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk. Was für ein schönes Ende. Subhanallah, diese Sache ist mir persönlich, habe ich selber erlebt, subhanallah, in einem Jahr, wo ich Hajj gemacht habe, dass einer, nachdem er sein Hajj komplett gemacht hat und die Steine geworfen hat, wir gehen zurück, er guckt zu mir und sagt, können wir losgehen, weil wir waren eine Gruppe von 7, 8 Leuten. Und ich sage, weil ich war vorne, er war hinten, ich gucke zu ihm und sage, sind wir komplett? Er sagt, ja. Ich drehe mich um, in dem Moment höre ich, bam, jemand ist runtergefallen und ich höre, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich gehe zu ihm hin. Und in dem Moment ist er gestorben, subhanallah. Allahu Akbar. In diesem Moment, liebe Geschwister, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Arafah ist, wird dann auch ein sehr, sehr gewaltiger Vers auf ihn herabgesandt. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu uns, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vollkommen gemacht und meine Gaben vollendet. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي und euch den Islam als Religion ausgewählt. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dann hat Nabi sallallahu alaihi wasallam diesen Vers auf die Sahaba rezitiert. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu ardah hat verstanden, was dieser Vers bedeutet. Er hat das direkt verstanden. Er hat verstanden, dass die Aufgabe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesem Vers vollendet ist und zu Ende ist. Und er hat verstanden, dass der Rasul sallallahu alaihi wasallam zu seinem Herrn zurückkehren wird. Subhanallah. Und dann weinte er, radiallahu anhu ardah, weil er wusste, dass er bald seinen Liebling verlassen wird. Und er sagte auch, wenn die eine Sache zu Ende ist, yani vollkommen ist, dann fängt es an, yani ليس بعد الكمال إلا النقصان. Dann wird es dann weniger werden. Yani wenn eine Sache zu Ende ist, kann es nicht noch mehr werden, sondern fängt es an, runterzugehen oder zurückzugehen. Und dann, als die Sonne dann angefangen hat, unterzugehen, Sonnenuntergang, hat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal befohlen, die Menschen zu versammeln, um ihnen zuzuhören. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, أيها الناس, O ihr Menschen, Jibril ist zu mir gekommen und sprach zu mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich grüßt. Und er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch yani eine frohe Botschaft gibt, alle die hier sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch allen vergeben hat. An Allah qad ghafara lahum wa tahammala anhum at-tabi'at. Allah subhanahu wa ta'ala hat allen ihre Sünden vergeben. Wallahi, liebe Geschwister, wenn man an diesem Ort ist und diese Sachen verinnerlicht und sich darauf konzentriert, wer alles da war und dass vor allem der beste Mensch, Baby Homie sallallahu alaihi wasallam, dort war und diese Sachen erlebt hat, wallahi, das kannst du mit. Ey, wenn heute einer sagen würde, deinen ganzen Besitz gib mir dafür, dass du dahin gehst, müsstest du das geben. Warum? Mein Beweis kommt jetzt. Guck mal. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, Bashir ahl al-mawqif, dass Allah subhanahu wa ta'ala allen vergeben hat. Dann sagt Umar radiallahu anhu ardah, ist das jetzt nur für uns? Yani wird jetzt nur uns vergeben, die jetzt in diesem Moment hier vor Ort sind? Dann sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, nein. Für euch und für alle, die nach euch kommen, bis Yawm al-Qiyam. Allahu Akbar. Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir sind verdreckt mit Sünden. Wir sind voll mit Sünden. Wallahi, die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala, yani dort zu bekommen, sollte man eigentlich alles in Kauf nehmen, um zumindest seine Pflicht zu erfüllen. Seine Pflicht zu erfüllen. Ich rede über Pflicht. Nicht über freiwillig. Und ich sage, yani jemand, der dort yani nicht hingeht und dort, obwohl er alle Möglichkeiten hat, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alam, ich weiß nicht, ob Allah subhanahu wa ta'ala was Gutes mit ihm möchte. Als dann die Sonne unterging, ist Nabi sallallahu alaihi wasallam Richtung Muzdalifa gegangen. Muzdalifa. Da ist auch ein Platz, yani, wo man auch einiges yani, lernen kann und verinnerlicht. Dieser Ort, in Muzdalifa muss man übernachten. Und Muzdalifa ist so, in Mina gibt es ja Zelte und Schlafmöglichkeiten und so weiter und so fort. In Muzdalifa gibt es gar nichts. Es ist einfach, Allah alam, großer Platz, eine große Fläche. Und wenn du dann da hinguckst, du siehst dann alle Menschen, alle in weiß. Alle in zwei Tücher gewickelt. Das erinnert an Yawm al-Qiyamah. Am Tag der Auferstehung, wo alle versammelt werden vor Allah, Yawm al-Qiyamah. Und jeder wartet auf seine Abrechnung. Und jeder darauf wartet, ob Paradies oder Hölle. Ey, du hast da gar nichts. Du schläfst da. Das erste Mal, wo ich da hingegangen bin, weil ich noch nie davor da war, wusste ich nicht. Ich habe wirklich dann so mit diesen zwei Kleidern auf dem Boden, auf Stein geschlafen. Und weil es natürlich auch so kalt ist, konnte ich nicht schlafen. Und habe die ganze Nacht mit Brüdern verbracht, dort, sind da rumgelaufen und gegangen. Es ist wirklich eine, wenn man sich diese ganzen Erlebnisse verinnerlicht und sich darüber Gedanken macht, dann lernt man davon. Aber wenn man einfach nur dahin geht und die dicksten Schlafmöglichkeiten mitnimmt und Schlafsäcke und, dann bekommt man nicht wirklich viel mit. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam ist dann, wie gesagt, nach Muzdalifa hingegangen und ist dort geblieben und hat da übernachtet und hat dort Al-Maghrib und Al-Isha zusammen gebetet in Muzdalifa. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch im Koran, man muss da übernachten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. المشعر الحرام damit ist Muzdalifa gemeint. Und dann hat Nabi sallallahu alaihi wasallam dort al-Fajr gebetet. Direkt in ihrer ersten Zeit. Nicht verzögert, sondern in ihrer ersten Zeit. Warum? Damit er genug Zeit hat, um Dua wieder zu machen. Nach dem Gebet soll man Dua machen. Dann hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht. Und dann, als dann die Sonne langsam hochging, direkt am Anfang, ist der Nabi sallallahu alaihi wasallam losgegangen nach Mina. Und als er auf seinem Weg ist, er an einem Tal vorbeigegangen, namens Wadi Muhassir. Als der Nabi sallallahu alaihi wasallam da vorbeigelaufen ist, ist der Nabi sallallahu alaihi wasallam schnell geritten. Weil das ein Platz ist, wo ein Volk bestraft wurde. Das war die Sunna von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er an Orten, wo Schlechtes gemacht wurde oder Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen ist, ist Nabi sallallahu alaihi wasallam schnell weitergeritten. Er hat sein Tier gepeitscht und schnell weitergeritten. Und bis er nach Mina angekommen ist, das erste, was er gemacht hat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat dann seine Steine geworfen. Na. Jamrat al-Aqaba hat Nabi sallallahu alaihi wasallam seine Steine geworfen. Und dabei Talbiya. Bis dahin hat Nabi sallallahu alaihi wasallam Talbiya gemacht. Yani labbaik Allahumma labbaik. Nach dem Steinewerfen hat Nabi sallallahu alaihi wasallam selber mit seiner eigenen edlen Hand hat Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 Kamele geschlachtet. Mit seiner eigenen Hand. Und dann hat er die restlichen 37, weil Nabi sallallahu alaihi wasallam selber hat 100 Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala, Schlachttiere für Allah subhanahu wa ta'ala geopfert. Die restlichen 37 hat Ali radiallahu anhu ardahu geschlachtet. Viele versuchen subhanahu wa ta'ala heute zu sparen. Guck mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat 100 Schlachttiere geopfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Nabi sallallahu alaihi wasallam einen Friseur gerufen, der ihn seine Haare wegmachen soll. Und dieserjenige, dieser Sahabi, der diese Ehre hatte, war Muammar ibn Abdullah, radiallahu anhu arda. Und er kam und hatte ein Messer, eine Rasierklinge dabei. Und dann sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam zu ihm, machte Spaß bei mir sallallahu alaihi wasallam, sagte, لقد أمكنك رسول الله من شحمة أذنه. Yani, du hast jetzt sozusagen den Hals des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du hast ein Messer in der Hand. Yani diesen Hals, den manche, sehr viele, gerne hätten. Und du hast ein Messer in der Hand. Dann sagte er, dieser Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist von den Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala an mich. ذلك من نعم الله علي. Dann sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال أجل. Sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, so ist es. Und dann sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hat er ihnen ein Zeichen gegeben, dass er mit der rechten Seite anfangen soll. Dann hat er mit der rechten Seite angefangen, seine Haare wegzumachen. Und die Sahaba streiteten sich um seine Haare, wer bei uns gemeißelt. Und jeder nahm ein Haar. Jeder nahm ein Haar von seinen Haaren. Yani, die es geschafft haben, von seinen Haaren zu nehmen. Und dann gab er ihnen ein Zeichen, dass er die andere Hälfte, die linke Hälfte, wegmachen soll. Und diese Hälfte, Allahu Akbar, was für eine Ehre. Dann rief er Abu Talha, radiyallahu anhu arda. Dieser Sahabi, bei dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina gewohnt hat. Dessen Haus wie sein Zuhause war für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn gerufen und hat ihm diese ganzen Haare, die anderen haben sich um, alle haben sich um die rechte Seite, gestritten sozusagen. Und Abu Talha radiallahu anhu bekommt von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die ganz andere Hälfte komplett. Und ihr müsst euch dann vorstellen, wie froh Abu Talha radiallahu anhu ardahu war, in seiner Hand die Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ging damit, als ob er die ganze Welt in seiner Hand hat. Ganze Dunya in seiner Hand hat. So stolz war Abu Talha radiallahu anhu ardahu. Und er kann auch stolz darauf sein. Als Nabi sallallahu alaihi wasallam dann fertig, dann ist man raus aus dem Ihram, Tahallul. Das ist der erste Tahallul. War dann Nabi sallallahu alaihi wasallam da für die Leute und beantwortete die Fragen der Leute und der Sahaba radhiyallahu anhum. Und dann ist er zu Bayt wieder runtergegangen, um Tawaf al-Ifada zu machen. Wieder ein Tawaf zu machen, das nennt man Tawaf al-Ifada. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat diesen Tawaf auf seinem Reittier gemacht. Baby Ummi sallallahu alaihi wasallam. Viele, man kann sich jetzt fragen, liebe Geschwister, wie hat Rasul sallallahu alaihi wasallam das alles geschafft? In so einer kurzen Zeit. Viel Arbeit, wie die Zeit. Und die einzige Antwort darauf ist, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam Baraka. Das ist die Baraka, die Allah subhanahu wa ta'ala in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt. Deswegen guckt mal, wie viele Jahren, in knapp etwas mehr als 20 Jahren, hat Nabi sallallahu alaihi wasallam die größte Arbeit auf der ganzen Welt geleistet. Und zwar den Islam unter den Menschen gebracht und den Islam verbreitet. Na, und das zeigt die Baraka von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann Nabi sallallahu alaihi wasallam hat dann noch am Ende hat er noch Tawaf al-Wada' gemacht, Abschiedstawaf, und ist dann losgegangen nach Salat al-Fajr, losgegangen zurück nach Al-Madina. Und das war sein letztes Gebet, das er verrichtet hat. Und die Kaaba ist vor ihm, bi-abihi ummi sallallahu alaihi wasallam. Denn danach, einige Monate danach, paar Monate danach, ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine kurze Zusammenfassung über die Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam leben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Herz füllen mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit der ehrlichen und aufrichtigen Liebe zu Allah und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass wir alle unsere Sachen so leben wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hada wa ma kana min sawabin wa tawfiqin fa min Allahi wahdah, wa ma kana min khatain wa nisyanin fa minni wa min ash-shaytan. Allahu wa rasuluhu minhu bara'a wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansah. Das, was ich gesagt habe, was richtig weiß von Allah subhanahu wa ta'ala und was falsch weiß von mir und von Shaitan. Und ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich euch mit ihm erinnere und ihn selbst vergesse. Ich hoffe, inshallah ta'ala, dass wirklich meine Nasiha an denjenigen, die noch keinen Hajj gemacht haben, vor allem noch keinen Hajj gemacht haben und die Möglichkeiten dafür haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ermöglicht und sie dazu recht leitet, ihre Pflicht zu erfüllen, inshallah ta'ala. Es gibt nur eine Umma, eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma, eine Umma, Bruder und Schwester, ihr müsst begreifen. Nur eine Umma, eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma, eine Umma. Schaut euch die Muslime an, wie sie sich heutzutage verhalten. Haben wir nicht schon genug gelitten? Müssen wir so weitermachen? Komm, nehmt euch an die Hand, lasst uns heute die Sorgen vergessen. Lasst uns heute richtig lächeln für Allah. Es gibt nur eine Umma. Eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma, eine Umma. Bruder und Schwester, ihr müsst begreifen. Nur eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma. Schaue in dein Herz hinein, mach es frei von Hass und Neid. Vergiss nicht, du bist nicht allein, wie die Mauerwerke Stein auf Stein. Wenn wir Mohammed folgen, werden wir glücklich sein im Leben. Öffnet heute eure Herzen nur für Allah. Es gibt nur eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma, Bruder und Schwester, ihr müsst begreifen. Nur eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma. Oh, mein Bruder, es gibt nur eine Umma. Oh, mein Bruder, die ins Paradies führt. Oh, meine Schwester, es gibt nur eine Umma. Oh, meine Schwester, die ins Paradies führt. Es gibt nur eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma, Bruder und Schwester, ihr müsst begreifen. Nur eine Umma, die zusammenhalten in allen Zeiten. Nur eine Umma. Ja, Achi, ja, Uchti, wir sind eine Umma. Wir stehen, wir fallen, wir leben, wir sterben gemeinsam zusammen als eine Umma. Wir lieben Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wir sind eine Umma. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag versammeln, gemeinsam mit dem Propheten als eine Umma.